B. Hören Sie zu und sprechen Sie nach. Hallo Clara. So, das ist unsere neue Wohnung. Hallo Clara. So, das ist unsere neue Wohnung. Wirklich schön und das Haus liegt sehr ruhig. Wirklich schön und das Haus liegt sehr ruhig. Hier ist unser Wohnzimmer. Hier ist unser Wohnzimmer. Ja, hier habt ihr wirklich viel Platz. Das sind 30 Quadratmeter, oder? Ja, hier habt ihr wirklich viel Platz. Das sind 30 Quadratmeter, oder? Keine Ahnung, aber wir finden unser Wohnzimmer auch sehr schön. Keine Ahnung, aber wir finden unser Wohnzimmer auch sehr schön. Und das Zimmer hier? Und das Zimmer hier? Das ist das Zimmer von Maike und Lars, ihr Kinderzimmer. Und hier? Das ist das Zimmer von Maike und Lars, ihr Kinderzimmer. Und hier? Entschuldigung, wo ist eure Toilette? Entschuldigung, wo ist eure Toilette?